D2A. Das ist Markus, 15 Jahre. Wir haben ihn aus dem Park geholt. Hat wohl mit zwei anderen, die noch draußen warten, zwei Flaschen Wodka geäxt. Ansprechbar? Immer mal. So zwischendurch fängt er an, Ärger zu machen. Na klasse. Hallo, Markus, kannst du mich hören? Du bist hier in der Kindernotaufnahme. Ich werde dich jetzt untersuchen, okay? Scheint ihn ja nicht besonders zu interessieren. Pupillen sind in Ordnung. Die Eltern sind informiert und müssten gleich kommen. Dann werde ich ihm jetzt mal Blut abnehmen und eine Infusion anhängen. Was? Hey, nein, lass den Scheiß. Ich lasse überhaupt nichts. Was hast du denn alles getrunken? Gefeiert. Wo ist Sven? Was du getrunken hast. Du bist nämlich total besoffen. Nix, verdammt. Hör mir mal zu. Ich werde jetzt kontrollieren, wie viel Alkohol du im Blut hast. Hast du das verstanden? Nee. Und dazu gibt es einen kleinen Pieks. Genau hier. Nicht pieksen, das ist Gesamtkörperverletzt. So, schon passiert. Halten Sie mal gerade den Arm. Gut, und legen wir ihn auf die Trage. Die Eltern sind auch gerade angekommen. Oh Mist. Lass sie nicht rein. Okay? Bitte. Du bleibst jetzt erst einmal hier und ich rede mit deinen Eltern. Und dann sehen wir weiter. Aber nichts sagen, verstanden? Das werde ich schon selber entscheiden.